Perché fa l'ora di 10 anni lunghe da... Non mi schietti, donna sa che mai finì. Das Bergische Schultechnikum sucht unter nrw-west.de noch Kooperationspartner, sofort die Schüler unterstützt werden zum 20. Jahrhundert. Mach da Strecke rum. Eine Runde verloren jetzt meine Lüge. Mach ich zu der auch.